Heute ist Freitag, der 8. Mai 2015. Mein Name ist Captain M und ihr hört den nach Möglichkeit wöchentlich stattfindenden Cowabunga Play Wochenrückblick. Die vergangene Woche war eine Woche altbekannter Qualität. Hochkarätige Unterhaltungskunst haben wir euch geboten mit dem zweiten Teil unserer Pilotfolge von Quatschcraft, dem Cowabunga Play Minecraft Talk-Format auf dem YouTube-Channel von uns. Und das wird auch in dieser Woche fortgeführt. Ich freue mich drauf, da auch in Zukunft weiter mit dem 16-Bit-Malo so intensiv zusammenarbeiten zu können und zu dürfen. Denn wir beide, wir haben es schon echt drauf. Besonders ich, ne, ich will ja nicht zu viel versprechen, aber ich habe da Visionen im Kopf, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Also da werden architektonische Meisterwerke geschaffen. Und natürlich ganz nebenbei werdet ihr Informationen erhalten, die ihr sonst nirgendwo erhaltet. Ja, bleibt auf jeden Fall dran. Pineview Drive, mein Indie-Play-Projekt, auch auf dem YouTube-Channel, habe ich auch weitergeführt. Und ich muss sagen, verdammt nochmal, ist das ein langes Spiel. Es zieht sich dann doch etwas, aber die Scare-Jumps, die halten mich dabei und ich möchte es auf jeden Fall zu Ende bringen und habe auch gerade, just bevor ich das hier aufgenommen habe, einen weiteren Teil dazu aufgenommen. Und mal sehen, wie lange das Ganze letzten Endes dann noch bedarf, damit ich das Spiel dann zu Ende gebracht haben kann. Ich freue mich, euch jetzt die Bestätigung geben zu können, morgen werden der 16-Bit-Malo und ich einen neuen Podcast aufnehmen. Den Podcast des Mai-Monats und ich verrate euch mal an der Stelle das Thema. Jetzt ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, euch da so ein bisschen schon mal drauf zu eichen und zu impfen vor allen Dingen. Denn das Thema ist Emotion. Sind Emotionen, die ganze Bandbreite der Emotionalität, die Spiele in uns auslösen kann, die werden wir besprechen. Welche Spielemomente haben uns am meisten bewegt, unsere Seele aufgerührt und welche sind so nachhaltig, dass wir sie euch mitteilen möchten? All das und noch viel mehr werdet ihr hoffentlich Sonntagabend dann schon hören können, wenn ihr mögt. Ich gebe mir Mühe, dass das Schneiden nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nimmt und ich denke, meine Zeitplanung, die ist ganz gut kalkuliert und ja, ich sag mal so 90%, dass es dann Sonntagabend tatsächlich auch schon zu hören ist. Ansonsten Anfang nächster Woche auf jeden Fall wird der Podcast dann fertig sein. Ja, freut mich. Ich freue mich auch, wenn ihr fleißig kommentiert hier auf dem Kanal und möchte euch auch gleich schon mal dazu auffordern, uns per E-Mail zu erreichen. Also wir sind immer froh um jede Frage, die ihr uns stellt. Und zwar müsst ihr uns dann einfach nur eine Mail schreiben unter cowabungaplay@gmail.com. Das Ganze werde ich auch nochmal in den Shownotes sozusagen hier unter dem Wochenrückblick verlinken. Und ja, fragt uns. Und die Chancen, dass die Frage dann beantwortet wird innerhalb des Podcastes, die sind dann sehr groß, ne? Also je nachdem, wann die Frage dann ankommt, nehmen wir die schon morgen mit auf oder aber beim nächsten Mal. Versprochen. Egal was. Fragt uns alles. Wir sind dabei. Wir machen das. In diesem Sinne, schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Euer Captain M von Cowabunga Play. Tschüss.